Ja, vielen Dank, Herr Wedorf, für diesen Beitrag. Ich würde dann die Diskussion eröffnen. Wir haben einmal links und einmal rechts ein Mikro. Genau. Und ich würde nur kurz sehen, ob es schon mehrere Beiträge gibt, weil wir würden das gern von vornherein zusammenfassen. Ich sehe also da ein und da hinten ein und hier vorne ein. Die drei. Ah ja, gut. Dann fangen wir doch mal mit dreien an. Ja, mit der anderen, mit der Anerkennungstheorie habe ich etwas Schwierigkeiten. Ich will mal versuchen, das so darzustellen. Es gibt, soweit ich informiert bin, da eine neue Entdeckung. Herr Schmidt am Busch hat festgestellt, dass in der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie Verträge geschlossen werden. Und dass diese Verträge irgendetwas mit Anerkennung zu tun haben und will nun darauf, auf dieser Entdeckung, diese ganze Anerkennungstheorie noch einmal als umfassende Sozialtheorie entwickeln. Ich weiß nicht, ob er so weit gehen würde, aber meiner Meinung nach müsste man sagen, dass diese Vertragsverhältnisse, die das bürgerliche Recht regelt, eine materielle Grundlage im gesellschaftlichen Leben haben. Und das sind die gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse, die substanziell bestimmt sind durch den Unterschied, Eigentum an Produktionsmitteln zu haben oder es eben nicht zu haben, was hinter dieser für mein Verständnis absurden euphemistischen Metapher des Arbeitskraftunternehmers nicht mehr unbedingt sichtbar wird. Diese gesellschaftlichen Eigentumsverhältnisse verdanken sich, das kann man zeigen, historischer Gewalt, offener historischer Gewalt, aber sie werden heute eben nicht mehr durch offene Gewalt aufrechterhalten, sondern sie werden mit den Mitteln des bürgerlichen Rechtes aufrechterhalten, dass zugleich diese Gewalt, die nötig ist, um das aufrechtzuerhalten, als Herrschaftsverhältnis aufrechtzuerhalten, diese Gewalt rechtlich normiert und gewisserweise normalisiert hat. Diese Implikation von Gewalt werden Sie eben überhaupt nicht los, auch durch einen wie immer fortschreitenden Prozess gesellschaftlicher Anerkennung werden Sie die nicht los, weil die grundlegenden gesellschaftlichen Anerkennungsverhältnisse eben aus diesen materiellen Gründen immer erzwungen sind. Und daran, denke ich, ist Gewalt an einer sehr frühen Stelle schon eine Grenze der Anerkennung, und zwar auch der Anerkennungstheorie, die aus diesem Grunde als Gesellschaftstheorie völlig untauglich ist. Danke. Ja, können wir noch zwei weitere Fragen bitte daran anschließen? Ja, weniger einfach nur ein Seitaspekt am Rande, was mir nochmal aufgefallen ist, ist, dass wenn Gewalt in der Weise Grenze der Anerkennung sein soll, wie Sie es jetzt dargestellt haben, dann verstehe ich eins nicht, gerade mit dem Spiel der Diplomatie als Analogie, also die Frage, welche Stadt ich morgen bombardiere oder nicht, ist natürlich auch im Spiel der Diplomatie ein Zug und ist im und die Gewalt, die ich einem Menschen zufüge in der persönlichen Auseinandersetzung, ist natürlich in der Fragestellung, wer bin ich für den anderen, genauso ein Zug wie eine verbale Äußerung. Und in dem Sinne, ich meine, Sie haben ja, finde ich, zu Recht auf die Dreistelligkeit des Anerkennungsbegriffs hingewiesen, und der geht ja in einer Anerkennungsdebatte auch sehr oft unter. Wenn ich diese Dreistelligkeit aber ernst nehme, dann frage ich mich, wie kann ich dann Gewalt aus diesem Anerkennungsprozess ausschließen, weil dann ist nämlich die gewalttätige Auseinandersetzung weiterhin eine, in der ich den anderen anerkenne als etwas, was eventuell nicht mit dem übereinstimmt, was der andere für sich nimmt, aber dann habe ich wenigstens die Dreistelligkeit ernst genommen. Nur mal als Zeitaspekt für die letzte These. Ja, vielleicht ein bisschen in dieselbe Kerbe geschlagen. Also ich fand das sehr schön, wie Sie mit dem Bezug auf Butler einige Widersprüche in der Theorie von Honneth aufzeigen konnten. Aber trotzdem würde ich sagen, Kurz gefasst, dass in diesem Dreischritt doch Y sehr unterbestimmt bleibt. Vielleicht an einem Beispiel, um das nicht theoretisch auszuführen. Wenn Clint Eastwood in charmant sexistischer Manier sagt, Frauen schlage ich nicht, dann ist das natürlich auf der einen Ebene er erkennt die Frauen nicht als Gleiche an. Auf der anderen Ebene erkennt er sie natürlich an in ihrer Spezifität, nämlich gerade als Leute, die eher Opfer sind und denen man darum keine körperliche Gewalt zufügt. Das heißt, ich glaube, man macht sich das da ein bisschen leicht, wenn man sagt, die physische Gewalt ist eine Grenze der Anerkennung. Das kann man, glaube ich, so pauschal in dem Sinne gar nicht deutlich machen. Ja, vielen Dank. Also zu der ersten Frage, bei der ersten Frage kann man den letzten Teil dieser Frage ganz einfach beantworten oder die Rückfrage stellen, an wen sich das adressiert. Ja, natürlich hat Honneth, erhebt den Anspruch, eine normativ gehaltvolle Theorie der Gesellschaft anzubieten, wie es dort immer heißt. Davon ist aber in dem Vorschlag, den ich gemacht habe, überhaupt nicht die Rede. Also insofern würde ich Ihnen da vollkommen zustimmen, aber das ist auch gar nicht meine Frage. Und dann die Frage, also das Problem des Vertrags. Ich denke, auch das zielt nicht ganz auf das, was eigentlich in der Diskussion um Anerkennungstheorie eigentlich auf dem Spiel steht. Denn es geht ja gerade, wenn nicht um das, was jenseits der vertraglichen Beziehungen in der bürgerlichen Gesellschaft liegt, doch zumindest auf das mehr als bloße Vertragsbeziehungen. Ja, also sozusagen die ganze Geschichte der Vertragskonstruktion und Fiktion in der Geschichte der politischen Theorie tendiert ja dazu, die handelnden Akteure tatsächlich im Wesentlichen als Rechtspersonen aufzufassen. Ja, und für das würde genau das gelten, was Sie in Erinnerung gerufen haben. Nur tritt die Anerkennungstheorie seit Fichte, kann man sagen, seit Hegel spätestens, aber auf jeden Fall dann mit den modernen zeitgenössischen Protagonisten als eine auf, die, um mit Hegel zu sprechen, die ganze Person, den ganzen Menschen in den Blick bekommen will. Das heißt, um sozial relevante und sagen, konfliktfähige Identitätsfragen behandeln zu können, die entstehen, obwohl es möglicherweise auf rechtlicher Ebene so etwas wie eine Gleichheit gibt. Ja? Also es geht genau um die Fragen, die also von einer solchen Vertragsfiktion überhaupt nicht eingeholt werden können. Und die zweite Frage, die betrifft tatsächlich einen schwierigeren Punkt, nämlich den, ob man tatsächlich eine solche harsche Grenze, darum geht es ja auch in der dritten Frage, zwischen Anerkennen und Gewalt ziehen kann. Ist es nicht vielmehr so, dass auch für ein Modell, wie ich es versucht habe vorzuschlagen, gelten muss, was für Butler ja eben auch gilt, also dass die Gewalt dem Anerkennen selber innewohnt, dass es eine Option ist sozusagen. Ich denke, man kann das nur so beantworten, dass es eine heuristische Trennung ist. Natürlich ist die Gewalt eine Möglichkeit, die der diplomatische Diskurs benutzt. Aber, so wird man vielleicht sagen können, er benutzt sie als Drohung. Ja? Wenn die Sanktion nicht ausreicht, dann bombardieren wir. Aber der diplomatische Diskurs ist verlassen, sobald die Flugzeuge starten. Also den Unterschied kann man ja schon machen. Das ist nicht mehr Diplomatie, das ist Krieg. Das ist ein Unterschied. Aber natürlich ist es so, dass die Gewalt als Option eine Rolle spielt. Aber eine Option zu haben, ist eben noch nicht selbst Gewalt auszuüben. Es genügt ja auch häufig, diese vielbeschworene Rede von der Drohkulisse, das sozusagen als diplomatisches Mittel einzusetzen, um etwas durchzusetzen. Und für die letzte Frage. Also ich habe das nicht so sehr als einen Einwand verstanden, wie die Frage, die Sie formuliert haben, denn das ist doch ja im Wesentlichen das, was verkennende Anerkennung meint. Ja? anerkennen, ist nicht ein Prozess, der ein normatives Telos hat, über das man sich vorab irgendwie schon klar sein könnte, sondern es ist etwas, das genau auf diese Weise eingesetzt werden kann. Ein Anerkennen als bedeutet, dass eine Identität versprochen wird oder eben zugewiesen wird, die eben überhaupt nicht mit dem erwarteten Identitätszuweisung übereinstimmen muss. Es gibt sozusagen einen Spalt, der da klafft, der kann mehr oder minder groß sein. Aber das würde ja doch einem Modell verkennender Anerkennung nicht unbedingt widersprechen. Scheint mir, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Okay, für die nächsten drei Fragen würde ich bitten, hier auf der rechten Seite weiterzumachen. Das ist 1, 2 und da hinten bei Herrn Demirovic Nummer 3. Ja, zunächst ganz herzlichen Dank für den wirklich aufregenden Vortrag. Mich hat es wirklich sehr überzeugt zu sagen, dass logisch natürlich Missachtung eine Form der Anerkennung ist und dementsprechend natürlich auch Gewalt eine, wenn auch praktisch hochproblematische Form, Variante der Anerkennung ist, nur eben eine defizitäre. Ich habe allerdings eine Frage, die auf einen systematischen Punkt zielt. Sie hatten das angedeutet mit der Rede vom Relativismus. Da scheint mir das Problem womöglich noch tiefer zu liegen. Wenn man sagt, man will nicht mehr von Anerkennung sprechen, sondern nur vom Anerkennen, also sozusagen der reinen Tätigkeit, dem Prozess, woher kommen dann wirklich rein begrifflich die Kriterien dafür, dieses Anerkennen als ein mehr oder weniger gelungenes zu beurteilen? Dieselbe Frage anders formuliert, ist es nicht trotzdem notwendig, das Anerkennen als reinen Prozess immer reflexiv von den und sei es nur vorläufig beurteilten Formen gelungener, irgendwie festgestellter Anerkennung zu reflektieren? Und liegt nicht genau im Wechselverhältnis dieser beiden Perspektiven, also sozusagen einmal den Prozess und auf der anderen Seite den Prozess als resultativen beurteilen zu müssen, die dann begrifflich vermutlich gar nicht so schwierige, aber praktische Herausforderung dessen, was in so einer Anerkennungstheorie wie der von Honneth sozusagen zugedeckt wird. Ja. Also, mir hat der Vortrag sehr gut gefallen, war sehr aufschlussreich. Ich würde Sie fragen, wie würden Sie die Begriffe Wertschätzung und Respekt um sozusagen die Anerkennungsthematik, sozusagen um den Begriff Anerkennung positionieren? Und damit mit diesen beiden Begriffen sozusagen oder mit diesen drei Begriffen Wertschätzung, Respekt, Anerkennung verbunden, wie würden Sie die Hierarchiestufen oder Hierarchieebenen sehen, weil was ich so rausgehört habe, ist, geht eben die Anerkennung von einem agonalen Spiel oder agonalen, auch riskanten Spiel aus, wo aber trotzdem eine Gleichwertigkeit auf Augenhöhe angenommen wird. Wenn der andere das jetzt abbricht und nicht erwidert, haben wir die Gleichwertigkeit nicht, aber zumindest gedanklich setze ich in der Mutualität, also in der Wechselwirksamkeit und Gegenseitigkeit eine zumindest angenommene Gleichwertigkeit der beiden Player, der beiden Spieler voraus. Und also normalsprachlich beim Respekt sozusagen könnte man da annehmen, dass da sozusagen von vornherein ein Gefälle gibt. Aber wie gesagt, das ist meine Interpretation. Ja, ich habe mich gefragt, da gibt es ja einen normativen Bezugspunkt darin, überhaupt anerkannt werden zu wollen. Ja, das ist ja eine normative Unterstellung. Und mich interessiert jetzt in Ihrer Argumentation diese Überlegung, die der junge Marx angestellt hat, wenn er sagt, das Proletariat ist eine Klasse, die darum kämpft, dass sie nie mehr Klasse sein muss. Also das wäre ja, wenn ich Ihr letztes Argument verstanden habe, eine Form von Gewalt, dieses Spiel nicht mehr spielen zu wollen. Aber es wäre ja eine letzte Form der Gewalt, die genau genommen jede Gewalt der Anerkennung, also die in der Verkennung und Anerkennung liegt, eigentlich loswerden will. Ja, also das, ne, weil es ja letztlich darum geht, ein Identitätsmuster, nachdem ich überhaupt je historisch anerkannt werden würde und anstreben müsste, es Anerkennung zu finden, damit ich Lohn bekomme, Arbeitszeitregelung und so weiter, dass ich nie mehr in diese Situation komme, die überhaupt diese Identitätszumutung zu haben. Und das wäre auch meine Wahrnehmung eines Missverständnisses in der Butler-Rezeption von Althusser, dem es ja letztlich dann auch darum geht, den Subjektstatus ganz grundsätzlich zu verwerfen. Nämlich eben Subjekt zu sein als eine Form der Herrschaftszumutung. Dann kann man sich natürlich immer noch darüber streiten, wie, ob man das überwinden kann. Da ist er ja selber nicht so eindeutig. Aber diese Frage, das würde mich nochmal interessieren, wie Sie das platzieren in Ihrer Argumentation. Ja, häufig fängt man ja mit der letzten Frage an, weil die einem noch am frischesten dann im Gedächtnis ist, und den Zuhörern vielleicht auch. Das ist wirklich eine schwierige Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Tentativ würde ich eben antworten, dass so ein strukturelles Modell verkennender Anerkennung erstmal keinen historischen Index hat. Und der Versuch einer strukturellen Beschreibung sozialer Konflikte ist, ne? Also sozusagen ein Vokabular bereitzustellen, mit dem man etwas beschreiben kann. Ich wäre mir überhaupt nicht sicher, oder ich würde überhaupt nicht behaupten wollen, dass das eine für sozusagen jede Gesellschaftsform notwendige Form von Sozialität ist. Ne? Dass man stets über Identität kommen muss, um überhaupt als gesellschaftliches Subjekt agieren zu können. Hier ist es so, dass, und da würde ich halt auf Butler zurückgreifen wollen oder diese eine Seite stark machen wollen, dass man deswegen das Spiel der Anerkennung spielen muss, weil es diese Identität des Subjekts braucht, um überhaupt ein sprachmächtiges, handlungsfähiges Subjekt und so weiter sein zu können. Insofern, was Sie eingangs sagten, also dieses anerkannt werden wollen, ist vielleicht gar nicht so der entscheidende Punkt, sondern es ist ein anerkannt werden müssen. Ja? Sofern ich soziales Wesen sein will, und ich muss soziales Wesen sein wollen, weil ich sonst sozusagen überhaupt nicht im symbolischen, diskursiven Kontext vorkomme, muss ich das Spiel der Anerkennung spielen, weil mir sonst jede mögliche handlungs- und sprachbefähigende Identität fehlt, die mich überhaupt zu dem macht, was ich bin. So. Also es ist ein anerkannt werden müssen. Aber wie gesagt, dieses anerkannt werden müssen, würde ich nicht als überhistorische Wesenhaftigkeit sozialer Interaktion postulieren wollen, aber mir fehlen dazu vollkommen die begrifflichen Möglichkeiten zu sagen, wie man das denn anders denken würde. Was ist die identitätslose Gesellschaft? Bin ich für Vorschläge dankbar. Aber das betrifft vielleicht auch die ersten beiden Fragen, die ich vielleicht zusammenfassend beantworten kann. Weil sie einen ähnlichen Punkt betreffen, die auch die Frage von Alex Dimirovic betrifft, nämlich was steht da überhaupt auf dem Spiel? Ja? Warum müssen wir überhaupt anerkennen? Ich habe ja an einer Stelle, ohne den Namen zu nennen, von einer Theorie der Gabe gesprochen. Ich beziehe mich da auf diejenige, die Marcel Enaf vorgelegt hat vor einigen Jahren. Und dessen wesentliche Umarbeitung der Theorie der Gabe, wie wir nicht von Maus, sondern von Moos kennen, von Marcel Moos nämlich, kann man an einem Beispiel verdeutlichen, das er selber wiederum aus der ethnologischen Literatur hernimmt. Und da ist es so, dass also ich weiß nicht mal welchen Inseln im Südostpazifischen Ozean, eine Geschichte erzählt wird von der Ankunft eines australischen Verwalters, also eines weißen Verwalters in einem Dorf der Ureinwohner. Eines Tages tritt also da einfach irgendwie ein bleichgesichtiges Wesen durch die Büsche und fordert sozusagen als irreduzibler Anderer, der da ereignishaft in Erscheinung tritt, dazu heraus, sich irgendwie zu ihm verhalten zu müssen. Also wenn jetzt in meiner Terminologie gefasst würde es heißen, also es gibt so etwas wie eine Andersheit, die man zunächst mal überhaupt nicht symbolisch verorten kann und zu der man sich verhalten muss. Wie verhält man sich dazu? Man muss vielleicht noch dazu sagen, es gibt gleichzeitig das Narrativ, dass in den lokalen Geschichten, dass irgendwelche Ahnen als bleichgesichtige Monster wiederkehren und die Einwohner verspeisen könnten. Man weiß also nicht genau, ist das jetzt nun jemand wie wir, ja? Ist das also ein menschliches Wesen oder ist das tatsächlich die Inkarnation dieses bleichen Monsters, das uns unser Leben bedroht. Und der man übergibt diesem australischen Verwalter, man offeriert, man gibt ihm ein Schwein. Und der Verwalter hat offenbar irgendwie interkulturpädagogische Informationen und antwortet also mit einer Gegengabe, antwortet mit wertvollen Muscheln und so weiter. Und daran, also an dieser Interaktion, wird sozusagen performativ ein Band geknüpft, aus dem man schließen kann, dass es sich tatsächlich bei diesem Wesen um ein Wesen handelt wie wir. Aber, und jetzt also sozusagen nochmal zu der sehr begrifflichen Frage, warum muss man anerkennen? Naja, man muss halt mit diesem Wesen, das da auftritt, irgendwie umgehen. Ja, das stellt sozusagen uns eine Frage. Und die Frage kann man auf unterschiedliche Weise beantworten. Aber wir müssen erstmal in dieses Spiel eintreten. Das Spiel ist aber riskant, denn es kann ja auch sein, dass das weiße Wesen gar kein Verwalter ist, der interkulturell geschult ist, sondern tatsächlich das Monster aus den Dorfnarrativen und dann frisst er erst das Schwein und dann uns. Und dann ist das Spiel zu Ende. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit. Und das ist sozusagen das Riskante und das Agonale steckt darin, dass der weiße Besucher eben durch die Gabe des Schweins auch herausgefordert wird zu geben. Er kann auch verschiedene Antworten geben. Ne? Er kann natürlich auch eine Verordnung herausholen und sagen, hiermit unterstelle ich Sie dem Distrikt sowieso und Sie müssen ins Melderegister oder was weiß ich. Oder er kann eine Waffe zücken oder wie auch immer. Ja? Klar, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber er muss sozusagen in dieses Spiel des Anerkennens eintreten. Gut, dann angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich noch drei weitere Fragen zulassen und möchte gerne diejenigen, die jetzt gleich nicht drankommen werden, noch auf ein Gespräch morgen vertrösten, was um 11.15 Uhr stattfinden wird im Raum 05B06 mit Herrn Bedorf eben, wo wir gerne weiter diskutieren können. Ich möchte aber trotzdem gerne nur drei Fragen zulassen, weil wir sonst die Zeit dick überziehen werden. Kannst du das machen? Also ich weiß, da vorne hat es welche gesehen. Bei Atze zum Beispiel. Hier gibt es eine Meldung und da ein Herr im roten Sweatshirt. Soll ich dann anfangen? Oder? Hallo? Ja. Ich hatte zwei Fragen. Eine Frage, die sich jetzt gerade ergeben hat aus der Sache mit dem Schwein und dem Monster. Inwiefern ist denn nicht diese Sache, inwiefern der Kolonialverwalter durch Diskurse geprägt ist in seiner Identität und dann die Einwohner dort als Monster oder als gleichwertige Person ansieht. Also ganz durch Diskurse, ähnlich wie Laclode es aufmacht mit dem Erdbeben und sagt, also ein Erdbeben kann einerseits irgendwie als Gottesgabe oder Gotteszorn gedeutet werden oder einfach als Naturphänomen. Und die zweite Sache war, weil Sie das ansprachen mit Gewalt ist das Ende der Anerkennung. Inwiefern kann man sagen, dass das, also mit Slava Žižek sagen, dass das eine sozusagen die Logik der Anerkennung ist, antirassistische Kämpfe, feministische Kämpfe, und das andere die Logik der Vernichtung, wie er das so schön nennt, nämlich Klassenkampf, weil die Arbeiterklasse ja nicht von der Klasse der Bourgeoisie anerkannt werden will, sondern sie will sie ja vernichten. Das ist ja das Ziel. Und inwiefern kann man da eine Differenz machen? Ja, dann. Hallo? Ich glaube, ich würde die Unterscheidung, die Sie getroffen haben, zwischen den drei Konzeptionen von Anerkennung, also verkennende Anerkennung, subjektivierende Anerkennung und intersubjektive Anerkennung, vielleicht auf eine andere Art und Weise ziehen, weil es mir so zu sein scheint, dass die Medialität des Anerkennens, ne, also die Anerkennung als dreistellige Relation, X erkennt Y als Z an, eigentlich in allen drei Konzeptionen vorhanden zu sein scheint. Und der Unterschied ist eigentlich nur der, wie dieses Medium eben thematisiert wird. Ne? Und da, glaube ich, kann man die Konzeption subjektivierender und die der intersubjektivierenden Anerkennung, intersubjektive Anerkennung so verstehen, dass sie eigentlich wechselseitig einander auf blinde Stellen hinweisen. Ne? Also in der intersubjektiven Konzeption sind die Anerkennungsordnungen, die uns mit guten Gründen ausstatten, wenn wir in Auseinandersetzungen eintreten und so weiter, die geschichtlich gewachsenen Mächte, die unser Selbstverständnis immer schon so prägen, dass wir diese gar nicht mehr hinterfragen können. Aber es ist auch eine Form des Mediums, eben das der Leistungsgerechtigkeit und so weiter dann in diesen drei Sphären. Und in Bezug auf die subjektivierende Anerkennung ist es immer in gleicher Weise als Gewaltverhältnis gedacht, ne? Dass die Bedingungen der Anerkennbarkeit festgelegt sind. Und das Problem scheint mir eher zu sein, dass hier nicht differenziert werden kann, also zwischen der Rigidität verschiedener Anerkennungsordnungen. Also so würde ich, glaube ich, das Problem formulieren. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Lösung dafür haben. Ich bin mir dann deswegen nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, wie ich die Spielmetapher deuten soll. Also soll die heißen, dass mein jeweiliges Selbstverständnis, das ich in Auseinandersetzungen einpräge und dessen Anerkennung ich einfordere, nur als Spielmarke sozusagen, also als strategisches Konstrukt verstanden wird, das schiene mir dann zu unterschlagen, inwiefern das von den Akteuren tatsächlich selber eben auch ernst genommen wird, ne, als Teil ihres Selbstverständnisses. Soweit vielleicht. Danke. Dann kommt noch eine letzte Frage. Ja, noch was. Also ich fand, kurz gesagt, die Gegenüberstellung von Honneth und Butler sehr schön. Ich frage mich aber, ob Butler wirklich eine Kritik von Honneth ist, weil das voraussetzt, dass sie wirklich vom selben reden. Und das würde ich gerade bezweifeln. Also es funktioniert nur, wenn man unterstellt, dass es Honneth an jeder Stelle in der Anerkennungstheorie um sowas wie Selbstidentität geht. Und ich glaube, genau das ist nicht der Fall. Also der Grund ist ja, diese drei Sphären zu unterscheiden, dass es eben um verschiedene Aspekte der Identität geht. In der ersten Familie, Liebe, geht es natürlich um die Person, aber gerade deswegen, weil sie noch nicht fertig ist. Ja? Also das Kind braucht sozusagen die Fokussierung auf sich als Mensch, damit es erstmal einer wird. Ja? Aber in diesen anderen Sphären, Markt, also Arbeit und Recht, also Staat im Prinzip, von Hegel übernommen, da geht es gerade nicht darum, wer ich bin, sondern es geht darum, dass ich bestimmte Rechte habe als Marktteilnehmer, beziehungsweise aktive Rechte als politischer aktiver Bürger. Und wenn ich mir die wechselseitig anerkenne, dann habe ich bestimmte Rechte, aber das hat mit meiner Person eigentlich noch gar nichts zu tun. Ne? Also Honneth redet davon, dass das die Bedingungen der Selbstverwirklichung sind, aber mir scheint so zu sein, und das ist ja auch richtig, nur die Selbstverwirklichung passiert dann natürlich woanders. Ja? Also die passiert nicht auf dem Markt, die passiert auch nicht während einer Wahl, sondern das sind nur die Bedingungen dafür. Und wenn man das jetzt so liest, als ob das schon die Selbstverwirklichung wäre, ja, dann hat man natürlich immer recht, indem man sagt, naja, wenn du mich nur als Marktteilnehmer siehst, dann verkennst du mich ja total und so. Ja. Aber ich glaube, dass das so eine Missinterpretation ist, weil darum geht es doch gar nicht. Ja. Also insofern habe ich das Gefühl, man kann kritisieren, klar, Gewalt passiert auch auf dem Markt, auch auf dem Staat, sie wird nur kanalisiert durch ein Rechtsverhältnis. Ja. Das kann man alles kritisieren. Insofern ist es halt eine schwache Theorie, das sagt ja Honneth auch selbst. Aber diese Selbstidentitätskritik, ich glaube, die geht so ein bisschen fehl, oder? Sehe ich das falsch? Also Sie haben natürlich vollkommen recht, dass Butler keine Kritik von Honneth ist. Ne? Also so in einem direkten Sinne, dass sich da irgendjemand auf jemand bezieht. Das wäre mein Text auch missverstanden, wenn das da so gesagt worden wäre. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber was die Sache angeht, natürlich liegen die drei Sphären nicht auf einer Ebene. Ne? Das habe ich zu Beginn ja auch gesagt, das ist ja klar. Ich habe die hier sozusagen aus heuristischen Gründen so behandelt, als ob. Aber wenn Sie auch die Geschichte der Honnetschen Entwicklung seiner Theorie so ein bisschen verfolgen, dann wird, denke ich, doch klar, dass also er immer stärker zu der Auffassung gekommen ist, dass diese drei Sphären zusammen, manchmal spekuliert er auch darüber, ob es noch eine vierte geben muss und so weiter, also das ist ja möglicherweise auch ein offener Theoriehorizont, dass diese zusammen so etwas darstellen sollen wie einen nicht mehr abhängigen Begriff von Autonomie. Ja? Also eines sozusagen gelungenen Selbst. Und dazu gehören dann sozusagen Voraussetzungen, die das überhaupt ermöglichen, aber eben auch, Stichwort schwache Theorie des Guten, eine materielle Füllung. Ja, das ist nicht bloß irgendwie im klassischen liberalen Zusammenhang eine eine Frage der Möglichkeitsbedingungen für etwas, was dann sozusagen nicht mehr von der Theorie eingeholt werden kann, sondern tatsächlich eine material gefüllte Vorstellung davon, dass es so etwas wie Autonomie unter bestimmten Bedingungen geben kann und geben soll. Und auf dieser Ebene, also wenn man das so betrachtet, gibt es dann natürlich schon einen Bezug zu der Art und Weise, wie Butler über Identität redet, nämlich als im Wesentlichen nicht gesellschaftlich erzeugt, sondern durch soziale Performance erzeugt. Ja? Also wir tun das selber und dieses Erzeugen ist gleichzeitig sozusagen die Praxis der Normen, die ohne diese Praxis nicht existieren. Und da gibt es natürlich schon einen Bezug, der sich dann kritisch in ein Verhältnis setzen lässt, denke ich. Was die zweite Frage angeht, also das Verhältnis zwischen Spiel und Ernst. Also ich glaube, es wäre missverstanden, wenn man das Spiel sozusagen bloß als bloßes Spiel verstehen würde. Ne? Und da braucht man, glaube ich, noch nicht mal eine große Theorie für. Da reicht es, wenn Sie auf den Spielplatz gehen und sich sozusagen die Kinder angucken. Wer das Spiel nicht ernst nimmt, und zwar bitter ernst, der spielt nicht. Ja, also Spiel heißt ja nicht, das ist ja immer so die Redeweise der Erwachsenen, sagen, ja, nimm das nicht so ernst, du hast 15-0 verloren am Wochenende, ist ja bloß ein Spiel oder ein Fußballfan. Ne? Das ist ja Unsinn. Also das Spiel ist bloß ein Spiel, wenn es ernst genommen wird. Diese Spielmetapher diente hier im Wesentlichen dazu, also diesen Begriff der Anschlussfähigkeit da unterzubringen. Also die Frage, wann spielt man ein Spiel nicht mehr? Dass sozusagen der Spielende natürlich sein Spiel nicht als Spiel begreift, im Sinne von bloß ein Spiel, sondern als Ernst, das ist sozusagen der begleitende Gedanke dafür. Und also jetzt rückwärts gehen zur ersten Frage zurück. Das ist ein vollkommen berechtigter Einwand, diese Gabe, Interaktionen sind natürlich selber nicht so nackt und bloß, wie ich sie hier dargestellt habe. Ich hatte ja schon gesagt, also dieser Verwalter da scheint irgendwie etwas zu wissen. Ja, der ist irgendwie geschult worden, man hat ihm gesagt, wenn du da hingehst, dann nimmst du besser Muscheln mit, das funktioniert da so und so. Und auf der Gegenseite ist das ähnlich, da ist das eben durch die narrativen Horizonte der eigenen Dorfgeschichte und ihrer Vorfahren gerahmt. Aber gleichwohl würde ich sagen, man kann, um herauszupräparieren, was in der Interaktion auf dem Spiel steht, wie die Interaktion als Interaktion funktioniert, von diesen diskursiven Horizonten absehen und es eben als ein solches agonale Spiel darstellen, um zu zeigen, worin genau das Risiko und die Offenheit eben diese Situation besteht. Ne? Dass wenn man diese Situation konkret analysiert, auch diesen ganzen institutionellen Horizont mit einbeziehen müsste, das würde ich sofort zugestimmen. Ich bin mir jetzt unsicher, ob Sie auf die eine Frage eingegangen sind, da ging es um Žižek und um, haben Sie die jetzt mit aufgenommen oder? Weiß ich nicht mehr. Da ging es vielleicht um den Klassenkampf als Vernichtungskampf versus. Ja, es kam um Anerkennung, also Logik des Anerkennens, feministische Kämpfe, ja. Und Vernichtungskämpfe und Klassenkämpfe. Ja. Gut, der Kürze halber würde ich sagen, dass sich dann dafür die Anerkennungstheorie einfach nicht zuständig erklärt. Ne? Ich hatte schon in der Antwort auf die erste Frage geantwortet, also ist es keine, das, also diesen, aus dem dritten Teil, was ich so vorgeschlagen habe, ergibt sich gar keine irgendwie Gesellschaftstheorie oder so. Das ist bei Honneth natürlich ein bisschen anders. Er erzählt ja auch eine Geschichte dazu. Das ist ja nicht bloß eine formale und materielle Theorie der Anerkennung, sondern es ist auch eben eine sozusagen geschichtsphilosophische Herleitung, in der er genau solche Klassenkampfsituationen als Anerkennungskämpfe interpretiert. Das hat ihm auch viel Widerspruch eingetragen. Ne? Also dass man sozusagen alles auf dieses Schema von Anerkennungskämpfen runterbricht, da wäre ich sehr skeptisch. Was im Wesentlichen daran liegt, also das hatte Alex Dimirovic ja auch schon danach gefragt, also wie man sich eigentlich eine Gesellschaft vorstellt, in der es nicht mehr um Anerkennung geht. dass es sowas denkbar ist, würde ich sofort zugestehen. Ne? Also vielleicht ist das sogar diese andere Gesellschaft, von der Adorno immer mal wieder spricht, zu der er aber auch nicht viel anderes sagt, ne? In der es gerade nicht mehr um Identität geht, ja? Wo es überhaupt darum nicht mehr gehen muss. Vielleicht ist das genau das, was sozusagen als utopischer Gehalt darin steckt. Nur habe ich keinen blassen Schimmer, wie man das theoretisch konzeptionalisieren soll.